Üben Sie nochmal die gelernten Ausdrücke aus dem Dialog. Sie hören Sätze. Am Ende fehlen immer zwei Wörter. Ergänzen Sie nach dem Signal. Also, ich habe eine ganze Liste an Dingen, die wir brauchen und noch organisieren müssen. Und zwar die Tische, die Getränke, die Musik, das Catering. Diese Phase in meinem Leben muss jetzt endlich mal ein Ende haben. Kein Studium mehr, keine Partywochenenden, keine Minijobs. Ich lasse das Studentenleben wirklich hinter mir. Hörst du mir denn wirklich zu? Ich habe so viele Ratschläge für dich und du sagst zu allem nur ja. Aber was davon setzt du schließlich wirklich in die Tat um? Du, ich glaube, unsere Beziehung braucht eine Pause. Ich muss erst mal ein bisschen alleine sein. Und ich glaube, dass auch du von unserer Situation zu Hause und dem ganzen Stress ein bisschen Abstand brauchst.